Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute einen Klassiker. Väter und Söhne. Ein Hörspiel aus dem Jahr 1974 nach dem gleichnamigen Roman von Iwan Turgenjew. Im Mittelpunkt steht ein klassischer Generationenkonflikt. Eine neue Generation tritt auf den Plan. Der illusionslose Medizinstudent Bassarow ist Materialist und Nihilist. Nichts ist ihm heilig. Zielscheibe seiner Rebellion sind die humanistischen und liberalen Ideale der Väter im zaristischen Russland um 1859. Liebe, Kunst und Kultur nutzlos. Aber nur, bis man sich selbst verliebt. Es kommt zum Eklat unvereinbarer Fronten. Zeitlose Konflikte, die real sind, von Iwan Turgenjew in meisterhaftem Realismus poetisch erzählt und 1974 von Gerd Westphal einfühlsam als Hörspiel inszeniert. Na, Alter, noch immer nichts zu sehen? Nichts? Nikolai Petrowitsch, ein rundlicher, fast weißhaariger Mann, Besitzer eines kleinen Gutes im mittleren Russland, hatte es auf dem Bänkchen vor der Freitreppe der Poststation wartend so und so oft gefragt. Seufzend in der Sonne, die nur so briet. Ach ja. Ein fettes Küken mit buntem Gefieder stolzierte gemessen vor seinen Füßen einher und kratzte den Sand. Eine ziemlich verdreckte Katze beäugte es feindselig vom Geländer der Treppe herunter. Aus der Posthalterei drang der Duft warmen Roggenbrotes. Mein Sohn, Arkadi, der Kandidat. Unser Nikolai Petrowitsch versank in seinen träumerischen Gedanken. Wie ich vor 24 Jahren, Kandidat, meine Akascha. Und natürlich dachte er auch immer wieder an seine verstorbene Frau. Ach, Mascha. Dass sie das nicht mehr erlebt hat. Unser Arkadi-Kandidat. Da wurde der alte Diener, der mit seinem Pfeifchen auf der Straße Posten gefasst hatte, wieder im Hoftor sichtbar. Kommen Sie! Wirklich? Und Nikolai Petrowitsch sprang auf und lief zur Straße. Arkadi! Akascha! Ein Reisewagen mit drei Kutschpferden bespannt, eben von Petersburg kommend, wurde sichtbar. Eine Studentenmütze. Mein Junge! Nikolai Petrowitsch lief und schwenkte die Arme und wenige Augenblicke dann pressten sich seine Lippen auf die bartlose, staubige und sonnenverbrannte Wange des jungen Kandidaten. Hey, Papa, du machst dich doch ganz staubig. Ach, tut nichts, tut nichts. Ach, wenn das Mütterchen noch erlebt hätte. Lass dich doch mal anschauen. Wie siehst du aus? Erlaube, Papa, dass ich dir erst einmal meinen Freund Bassarow vorstelle. Kandidatus Mediziner. Ich habe dir oft von ihm geschrieben. Bassarow ist aus der Kutsche gestiegen. Er will einige Zeit bei uns auf dem Lande verbringen. Hohe Stirne, mageres Gesicht, große grünliche Augen, ein herabhängender Backenbart, ein wenig zottig, der ganze Mensch in seinem langen Schnürrock. Er schaut selbstbewusst und intelligent aus, aber sein Händedruck ist eher ein wenig kühl. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns nicht langweilen werden. Bassarow langweilt sich niemals, Papachen. Na, umso besser. Also fahren wir. Ich bin in der Kalesche gekommen. Leider ist da nur Platz für zwei. Aber dein Freund, übrigens, darf ich Sie nach Ihrem Tauf- und Vatersnamen fragen? Jewgeni Wassiljewitsch. Jewgeni Wassiljewitsch. Ich freue mich, dass Sie uns besuchen wollen, Jewgeni Wassiljewitsch. So, Arkadi, für deinen Freund können wir einen Wagen von der Station leihen. Pferde gibt es ja hier genug. Mehr als 3 Stunden sind es von der Poststation bis zu dem Gut Marino. Zeit genug für Vater und Sohn, Erinnerungen aufzufrischen. Nikolai Pietrowitsch berichtet gern und ausführlich. Nur bei einem einzigen Punkt beginnt er zu zögern. Ja. Also, du wirst so gut wie keine Veränderungen in Marino feststellen. Ja. Nur, es ist eine einzige Angelegenheit. Naja, ich halte es für meine Pflicht, dir das mitzuteilen vorher und du hast sicher das Recht, mich zu tadeln. Was? In meinem Alter. Ja, also mit einem Wort, Akasha, das junge Mädchen, ja? Von dem du wahrscheinlich schon gehört hast. Chienitschka. Psst, Kutscher, nicht zu laut. Naja. Naja, sie wohnt jetzt im Haus. Aber Papa, es kommt mir fast so vor, als wolltest du dich entschuldigen. Und vielleicht sollte ich mir in der Tat ein Gewissen daraus machen. Ich bitte dich, reden wir nicht mehr davon. So. Hier beginnen unsere Felder, Arkadi. Das da drüben gehört schon zu Marino. Aber der Wald da gehört doch auch noch zu uns. Ja, den habe ich verkauft. Ich brauchte Geld. Außerdem werden alle diese Ländereien sowieso bald den Bauern zufallen. Ja, die dann die Pacht nicht bezahlen. Na, das ist noch die Frage. Schließlich werden sie doch zahlen müssen. In dem Wald tut es mir leid. Endlos ziehen sich die Felder hin. Es ist das weite, leere Russland von 1859. Ab und zu ein kleines, dürftiges Wäldchen, ein Hohlweg mit Gesträuch, Bäche mit nackten Ufern, schlecht eingedämmte Weiher, armselige Dörfer, Bauern auf struppigen, mageren Pferden. Arkadi denkt an die Reformen, über die man in Petersburg unter den Studenten diskutiert, aber er weiß nicht, was das Richtige ist und wie man es zustande bringen sollte. Und bald lenken ihn die Kiebitze über den feuchten Wiesen ab, die Lerchen hoch droben in der Luft, der Geruch des halbhohen Roggens, der warme Wind. Welch herrlicher Tag. Zu Ehren deiner Ankunft, mein Lieber. Du erinnerst dich der Zeilen in Puschkins und Onegin. Frühling, Frühling, Zeit der Liebe. Du hilfst mir nun das Gut verwalten, nicht wahr? Das heißt, wenn es dich nicht zu sehr langweilt. Ja, Arkadi, ich denke, wir müssen uns nun genau kennenlernen. Hinter ihnen fährt Basarow. Er sieht den Frühling nicht, raucht eine Pfeife nach der anderen. Schön. Ist diese Gegend wahrhaftig nicht? Er denkt nicht an Puschkin. Nicht einmal an Reformen, obwohl er das Elend der armseligen Gegend wohl bemerkt. Er denkt an seine Arbeit. Hoffentlich. Gibt es in diesen Teichen Frösche? Zum Sezieren. Frösche gibt es hier genug. Aber es wird für Basarow in Marino noch etwas ganz anderes zum Sezieren geben. Pavel Petrowitsch nämlich, Arkadis Onkel. Er lebt schon seit langem auf dem Gut. Ein eleganter Mann voller Haltung. Gut aussehend und elastisch. Noch immer. Als die Kutschen in den Hof einfahren, steht Pavel Petrowitsch auf der Treppe. In einem Anzug aus englischem Samt und Lackstiefletten. Da seid ihr ja endlich. Ich glaubte schon, ihr würdet heute nicht mehr kommen. Ach, wir haben uns nur nicht beeilt. Das ist alles. Dafür haben wir jetzt einen Wolfshunger. Sei willkommen, Arkadi. Er reicht dem Neffen die Hand, eine ungewöhnlich feine Hand mit langen, rosigen Nägeln. Willkommen. Betont noch durch den großen Opal an der Manschette. Lieber Onkel. Und küsst ihn auf beide Wangen. Mon cher neveu. Arkadi riecht das wohlbekannte Parfum seines Schnurrbarts. Von Basarow hingegen nimmt Pavel Petrowitsch nur mit einer leichten Verbeugung Notiz. Während sich die jungen Freunde nach dem Essen zurückziehen, bleiben Nikolai Petrowitsch und sein Bruder noch eine Zeit lang vor dem Steinkohlenfeuer im Kamin sitzen. Wer ist denn der junge Mann, Nikolai? Das ist ein Freund von Arkadi, Student der Medizin. Der soll sehr intelligent sein. So? Bleibt er länger hier? Ich glaube schon. Arkadi deutete an, dass er sich ein wenig bei uns aufhalten will. Also, mein Geschmack ist er nicht. Mit diesem Haarwald im Gesicht? Naja, man wird sehen. Ein wenig später sitzt Basarow im Schlafrock bei Arkadi auf dem Bettrand. Ein echter Kauz. Dein Onkel. Eine solche Eleganz auf dem Lande? Wirklich. Imponierend. Seine Finger. Er könnte sie ausstellen lassen. Trotzdem, er ist ein vortrefflicher Mensch. Seinerzeit war er ein Gesellschaftslöwe. Offizier natürlich. Verdrehte allen Frauen den Kopf. Schließlich ergriff ihn die Leidenschaft für eine kapriziöse Dame mit solcher Macht, dass er den Dienst quittiert und ihr durch ganz Europa nachreiste. Ja, seit ihrem Tod vertreibt er sich die Zeit mit Patiencen, Spaziergängen und Lektüre. Oh, diese alten Romantiker. Verfeinern ihr Nervensystem bis zur ständigen Überreizung und schon ist das Gleichgewicht gestört. Kurios. Aber dein Vater gefällt mir. Du sagtest, er musste seinen Wald verkaufen. Scheint er von der Landwirtschaft nicht gerade viel zu verstehen. Wirklich seltsame Leute, diese beiden Alten. Aber jetzt wollen wir schlafen gehen. Ich habe in meinem Zimmer eine englische Wascheinrichtung entdeckt. Die muss ich noch ausprobieren. Ein Fortschritt. Muss man unterstützen. Am nächsten Morgen ist der Tisch auf der Terrasse gedeckt. Zwischen den Fliederbüschen summt der Samowar. Eine Markise dämpft das Sonnenlicht. Basarow ist schon auf Froschjagd. Der Onkel noch auf seinem Zimmer. Arkadi und sein Vater sind allein. Als die beiden sich setzen... Hier, zu meiner Rechten, mein Junge. ...kommt ein kleines Mädchen aus dem Haus gelaufen. Fedosja Nikolajewna fühlt sich nicht wohl. Sie lässt fragen, ob sich die Herrschaft den Tee selbst aufgießen kann. Ja, natürlich. Geh nur. Danke. Arkadi, willst du Rahm oder Zitrone? Gerne Rahm. Danke. Papa... Was ist denn? Verzeih, aber kommt Fjenitschka deshalb nicht, weil ich hier bin? Aber nein. Naja, es könnte schon sein. Ich meine, sie schämt sich sie vielleicht. Sie schämt sich? Warum eigentlich? Ich bin überzeugt, dass du keine schlechte Wahl getroffen hast. Da du ihr gestattest, mit dir unter unserem Dach zu wohnen, ist sie dessen sicher würdig. Und überhaupt, sollte der Sohn nicht der Richter seines Vaters sein? Noch dazu eines Vaters wie du, der meine Freiheit nie in irgendeiner Weise eingeschränkt hat. Freilich, freilich. Wenn dieses Mädchen es nicht verdiente. Das ist keine leichtsinnige Laune von mir, aber... Weißt du was, ich werde sie jetzt einfach selbst holen. Arkadi, bitte, bitte. Das ist doch unmöglich, Arkadi. Ich hab dir noch nicht erzählt. Akasha! Ach, ich hätte es ihm gleich sagen sollen. Nikolai Petrowitsch hat Herzklopfen. Sein Gesicht rötet sich. Wie wird Arkadi es aufnehmen? Dass Fenitschka ein Kind von mir hat. Denkt er. Gestern hätte ich sagen sollen. Gestern? Ich habe mich geniert. Alles in bester Ordnung, Papa. Aber da reißt ihn schon Arkadi aus den Gedanken. Wir haben Bekanntschaft geschlossen. Ach ja. Deiner Fenitschka geht es heute wirklich nicht ganz gut. Sie wird später kommen. Aber warum hast du mir denn nicht gesagt, dass ich einen kleinen Bruder habe? Dann hätte ich ihn doch schon gestern Abend geküsst. Ich danke dir, Arkascha. Komm, lass dich umarmen. Nikolai Petrowitsch wollte gar aufstehen und die Arme ausbreiten. Arkadi warf sich ihm an den Hals. Ihr umarmt euch ja schon wieder. Da wundert dich das, Pavel. Arkadi war ja schließlich lange nicht da. An diesem Morgen trägt der Onkel einen englischen Hausrock. Die Krawatte ist betont leger gebunden. Sein Bedürfnis, die Eleganz auf das Ländliche abzustimmen, bereitet ihm täglich Probleme und Vergnügen. Wo bleibt dein Freund, Arkadi? Auf seiner Morgenexkursion. Kümmert euch nur nicht um ihn, er hasst Förmlichkeiten. Das merkt man. Übrigens, Bassarow... Bassarow, erinnerst du dich nicht, Nikolai, dass in der Division unseres Vaters ein gewisser Bassarow diente? Ja. Ja, ich erinnere mich dunkel. Als Regimentsarzt, ne? Ja. Regimentsarzt, ja. Natürlich, der Bassarow. Ja, das ist sein Vater. Er hat in unserem Gouvernement ein kleines Gut, 80 Verst von hier. Jewgenij will ihn besuchen. Ach, so ist das. Mhm. Dieser Arzt ist sein Vater. Mhm. Und was ist der Herr Bassarow selbst? Ach, er studiert. Aber soll ich dir sagen, was er wirklich ist? Tu mir den Gefallen, mein lieber Neffe. Nihilist, Onkelchen. Was ist er? Nihilist. Das Wort kommt vom Lateinischen. Nihil. Es bezeichnet also einen Menschen, der nichts anerkennt, nichts respektiert. Oh nein, das würde ich anders ausdrücken. Er ist ein Mensch, der sich vor keiner Autorität beugt, kein Prinzip unkritisch annimmt. Tradition, Moral, das sind für ihn keine unerschütterlichen Größen. Und hältst du das für richtig? Nun, es kommt auf den Standpunkt an. Also unser Standpunkt ist es jedenfalls nicht. Wir von der älteren Generation sind der Ansicht, dass ohne die überlieferten Prinzipien die Welt gar nicht bestehen kann. Aber vous avez changé tout cela. Gebe euch Gott Gesundheit und den Generalsrang. Wir wollen uns damit begnügen, euch zu bewundern, ihr Herren. Wie sagtest du noch? Nihilisten. Ach, da geruht er ja auch zu erscheinen, der Herr Nihilist. Er erweist uns die Ehre. Guten Morgen. Guten Morgen, Jewgen Wassiljewitsch. Verzeihen Sie, dass ich etwas zu spät zum Tee komme. Hast du Frösche gefunden? Mehr als genug. In dem kleinen Sumpf neben dem Eichenwäldchen. Sie beschäftigen sich mit Medizin. Mit den Naturwissenschaften überhaupt. Die Germanen sollen da große Fortschritte gemacht haben. Ja, auf diesem Gebiet sind sie unschlagbar. Den Ausdruck Germanen statt Deutscher hatte Pawel Petrowitsch der Ironie zuliebe gebraucht, aber niemand beachtete es. Arkadi hat uns eben erzählt, dass sie keine Autoritäten anerkennen. Warum sollte ich sie anerkennen? Beweist man mir etwas Vernünftiges, bin ich durchaus damit einverstanden. Also sagen die Deutschen nur Vernünftiges? Nein, nicht immer. Also ich für meine Person muss bekennen, dass ich die Deutschen nicht ausstehen kann. Früher hatten sie ja einige bekannte Leute, Schiller und Goethe zum Beispiel. Heutzutage findet man bei ihnen nur noch Chemiker und Materialisten. Ein tüchtiger Chemiker ist 20-mal nützlicher als der beste Poet. Ach so ist das. Sie halten also nichts von der Kunst. Doch, von der Kunst Geld zu verdienen oder Hämorrhoiden zu kurieren. Sie belieben zu scherzen. Das kommt ja auf eine vollständige Negation heraus. Sie glauben also nur an die Wissenschaften. Ich glaube an überhaupt nichts. Auch nicht an die Prinzipien, auf denen unsere soziale Ordnung beruht? Ist das vielleicht ein politisches Verhör? Aber nein, ich bitte Sie. Wir wollen über all das doch später sprechen, mein lieber Jewgen Wassiljewitsch. Sie werden uns dann all Ihre Ansichten auseinandersetzen und wir Ihnen die unsrigen. Übrigens hat man mir gesagt, dass in der letzten Zeit der deutsche Chemiker Justus Liebig erstaunliche Entdeckungen, die wirtschaftliche Behandlung des Bodens betreffend, gemacht hat. Da können Sie mir mit guten Ratschlägen zu Hilfe kommen. Ja, aber mit Vergnügen, nur gleich Liebig. Ehe man sich an ein Buch macht, muss man es lesen können. Und wir kennen noch nicht einmal das ABC. Ja. Na, du bist wirklich ein Nihilist, dachte unser guter Nikolai. Na, also wirklich. Aber laut sagte er, wie dem auch sei. Und legte begütigend ein. Sie werden mir jedenfalls erlauben, mich bei Gelegenheit an Sie zu wenden, lieber Jewgen Wassiljewitsch. Aber Pawel, ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns mit dem Verwalter besprechen. Du hast recht, Nikolai. Ja. Und Pawel Petrowitsch stand vom Stuhl auf, ohne jemanden anzusehen. Es ist eben schlimm, wenn man seine Jahre auf dem Lande zubringen muss. Da ist man bemüht, nicht zu vergessen, was man in der Jugend gelernt hat, aber siehe da, eines Tages Hoppla stellt sich heraus, dass das alles nichts als Unsinn war. Und dass man sich als vernünftiger Mensch mit solchem Krimskrams gar nicht abzugeben habe. Ja. Offenbar ist unsere Jugend eben gescheiter geworden als wir. Was ist da zu machen? Ich komme, Nikolai. Ich komme. Ist der immer so? Hör zu, Jewgeni. Du warst wirklich zu schroff. Du hast ihn verletzt. Na, soll ich etwa diesem aristokratischen Gecken um den Bart gehen? Er wäre besser in Petersburg Gesellschaftslöwe geblieben, wenn er so viel Begabung dafür hat. Er ist nicht so, wie du denkst. Abgesehen davon, dass er Papa mehr als einmal finanziell aus der Patsche geholfen hat, stellt er sich auch immer auf die Seite der Bauern. Naja, obwohl er sich ihnen nie nähert, ohne sich mit einer Flasche Kölnisch Wasser zu bewaffnen. Aha. Er mag ein affektierter Sonderling sein, aber im Grunde ist er unglücklich. Du solltest ihn nicht auch noch verachten. Aber wer redet denn von verachten? Er ist ein Narr, der nichts dazugelernt hat. Du vergisst, welche Erziehung er genossen und in welcher Zeit er gelebt hat. Der Mensch muss sich selbst erziehen. Das habe auch ich getan. Und was die Zeit betrifft, so sehe ich nicht ein, warum wir von ihr abhängen sollen. Sie muss viel mehr von uns abhängen und damit basta. Alles andere ist Romantizismus, also Quatsch. Nervenüberreizung, Krankheit, Künstlerei, also komm lieber mit. Ich habe da ein ziemlich seltenes Exemplar des Wasserkäfers gefunden. Dytiscus marginatus. Na komm, hast du Lust, ihn dir anzuschauen? Na gut, ja. Ja, los, dann komm mit. Und die beiden Freunde gehen durch den Garten. In diesem Augenblick tritt Fienitschka aus dem Haus mit dem kleinen Mietje auf dem Arm. Oh, was ist denn das? Sie ist aber hübsch. Fienitschka. Vielmehr Fjedosa Nikolaevna, die Tochter unserer verstorbenen Haushälterin. Ja. Sie hat das Amt ihrer Mutter übernommen. Nur muss ich dazu sagen, also die Beziehungen sind noch anderer Art. Nun ja, also der kleine Mitya... Ist der Sohn deines Vaters. Wie hast du das erhört? Na, aus diesem Herumreden. Dein Vater gefällt mir. Er scheint die guten Bissen zu lieben. So, jetzt will ich gleich mit dir Bekanntschaft machen. Jewgeni, um Gottes Willen, du wirst doch also keine Dummheit machen. Reg dich nicht auf, ich kenne die Welt. Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle, obwohl Arkadi das nicht will. Ich bin Jewgeni Wassiljewitsch Basarow, Arkadis Freund und ein friedliebender Mensch. Dann muss ich ja keine Angst haben. Hätten Sie sonst Angst? Oh doch. Wieso? Ich weiß nicht. Ich bin nicht so geschickt. Na, aber mit dem Kleinen sind Sie sehr geschickt, das merkt man. Übrigens, warum hat er denn so rote Backen? Bekommt er Zähne? Ja, 4 Zähne hat er schon. Und das Zahnfleisch ist schon wieder geschwollen. Na, dann geben Sie ihn mir mal. Ich sehe es mir mal an. Oh Gott, er wird schreien. Nein, er wird nicht schreien. Seien Sie ganz beruhigt, denn erstens bin ich Doktor. Zweitens habe ich ein Geheimmittel. Na, was habe ich gesagt? Nun lass mal sehen, Mietje. Ja, so ist es schön. Alles in Ordnung. Er wird mal seinen ganzen Mund voll Zähne haben. So, hier haben Sie Ihren kleinen Helden wieder. Dankeschön. Wie ruhig er war. Sonst schreit Mietje nämlich immer, wenn ein Fremder ihn nimmt. Ja, Jewgeni ist ein Zauberer. Fienitschka, ein liebenswerter Anblick mit dem Kind auf dem Arm, mit ihrer zarten weißen Haut, dem dunklen Haar, den schmalen Gelenken, die ihrer Rundlichkeit Grazie verleihen und ihrer warmen, leisen Art. Wer weiß, vielleicht ist es zu allem hin gerade das, was Nikolai Petrowitsch an ihr liebt. Basarow und Arkadi sind weitergegangen an der Hecke entlang, die den Garten von den Gemüsebeeten trennt. Es gefällt mir, dass sie gar nicht verlegen ist. Warum sollte sie es auch sein? Sie ist Mutter, also hat sie recht. Und mein Vater? Auch er hat recht. Ach, das finde ich nicht. Ich meine, er hätte sie heiraten sollen. Oh, sehr großmütig von dir. Ich hätte nicht gedacht, dass du die Ehe noch so wichtig findest. An deiner Stelle würde ich einiges andere kritisieren. Was denn, wenn ich fragen darf? Ich habe mich auf dem Gut deines Vaters umgesehen. Schau dir nur an, in was für einem schlechten Zustand das Vieh ist, wie die Tagelöhner herumlungern. Und dann diese Puschkin-Lektüre. Er ist doch kein Knabe mehr. Bist du nicht vielleicht zu streng? Du kennst meinen Vater noch zu wenig. Hör mal, mein Lieber. Ich halte deinen Vater für einen braven Menschen, aber er gehört eben in die Rumpelkammer. Er hat abgedankt. Sein Liedchen ist ausgesungen. Nikolai Petrowitsch, der gerade in diesem Augenblick auf der anderen Seite der Hecke steht und das Gemüse inspiziert, hat alles mit angehört. Wenn doch meine Akascha etwas dagegen sagen würde, gegen diesen Nihilisten. Aber Arkadi schweigt und jetzt setzen die beiden ihren Weg fort. Büchner sollte er lesen. Kraft und Stoff. Sehr verständlich geschrieben. Traurig geht der abgedankte Mann ins Haus zurück. Plötzlich ist ihm zum Bewusstsein gekommen, welche Kluft ihn von seinem Sohn trennt. Umsonst die 3 Jahre, die er mit ihm in Petersburg wohnte. Umsonst die Lektüre neuer Werke. Die Gespräche und Debatten. Mit den jungen Leuten. Und diese Kluft, das fühlt er. Wird immer größer werden. Immer größer. Ja, Pavel. Jetzt sind wir also gerichtet, sagte am selben Tag noch nach dem Mittagessen Nikolai Petrowitsch zu seinem Bruder. Tja, wir gehören in die Rumpelkammer. Wir haben abgedankt. Unser Liedchen ist ausgesungen. Nun, vielleicht hat Basarow recht, aber es ist trotzdem schmerzlich. Gerade jetzt hatte ich gehofft, mit Arkadi richtig zusammenzukommen. Und was sehe ich nun? Wir können einander nicht mehr verstehen. Ach was, das hat ihm nur Basarow, dieser Scharlatan, dieser Nihilist in den Kopf gesetzt. Meiner Meinung nach versteht dieser Knochenflicker gar nichts, trotz aller seiner Frösche. Oh, Pavel, da irrst du dich. Basarow ist ein intelligenter junger Mann. Alles nur Überheblichkeit. Widerwärtig. Ja, an Selbstbewusstsein fehlt es ihm freilich nicht. Ja, ohne das geht's wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das ist das, was uns fehlt. Aber eines will mir nicht in den Kopf. Ich habe doch alles getan, um nicht hinter der Zeit zurückzubleiben. Ich habe meinen Bauern eine menschliche Existenz verschafft. Ich habe ihnen Pachtverträge gegeben, womit ich mir im ganzen Gouvernement den Namen eines Roten erworben habe. Und dann heißt's Rumpelkammer und ausgesungen. Ja, mein lieber Bruder, es ist Zeit, den Sarg zu bestellen und die Hände auf der Brust zu kreuzen. Was mich betrifft, so werde ich das Feld nicht so schnell räumen. Ich werde diesem Basarow noch eine Schlacht liefern. Darauf kannst du dich verlassen. Und richtig, eines Abends ist es dann soweit. Pavel Petrowitsch sitzt vor dem Kamin, allein mit Basarow, der eine Tasse Tee nach der anderen leert, wortkarg bis zur Unhöflichkeit. Und die Rede kommt schließlich auf einen Gutsbesitzer in der Nachbarschaft, den Basarow von Petersburg her kennt. Den meinen Sie? Das ist für mich ein Einfallspinsel, ein Aristokratenlümmel. Was? Sind nach Ihrer Ansicht die Begriffe Einfallspinsel und Aristokrat vielleicht identisch? Ich habe gesagt, ein Aristokratenlümmel. Gewiss, aber ich muss annehmen, dass Sie zwischen Aristokraten und Aristokratenlümmel keinen Unterschied machen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Denken Sie nur an England. In England lassen die Aristokraten nicht um Haaresbreite von ihren Rechten und achten trotzdem die Rechte anderer. Was wollen Sie damit beweisen? Ja, dass es ohne das Bewusstsein persönlicher Würde, ohne Selbstachtung und in der Aristokratie haben sich diese Gefühle entwickelt, keine solide Grundlage für das öffentliche Wohl, für das der Bien Public gibt. Das Individuum, die Persönlichkeit, das ist die Hauptsache. Sie finden meine Manieren, meine Kleidung lächerlich, ich weiß, aber das alles entspringt dem Gefühl der Pflicht. Ja. Sie hören recht. Dem Gefühl der Pflicht. Ich lebe in einem Winkel der Provinz, aber ich vernachlässige mich darum nicht. Ich achte in meiner Person den Menschen überhaupt. Vielleicht verstehen Sie mich nicht, vielleicht wollen Sie mich nicht verstehen, aber ich bin der Ansicht, dass die Aristokratie auf einem Prinzip beruht und dass nur Hohlköpfe und unmoralische Menschen ohne Prinzipien leben können. Aristokratie, Prinzipien, bien public, alles unnötige Fremdwörter. Das ist, wenn man sie so hört, könnte man meinen, wir befinden uns hier in Russland außerhalb der Humanität. Aber die Logik der Geschichte also fordert... Auf diese Logik können wir verzichten. Oder brauchen Sie vielleicht Logik, um ein Stück Brot zu essen, wenn Sie Hunger haben? Also ich verstehe Sie nicht. Wovon lassen Sie sich denn im Leben leiten? Von dem, was wir als nützlich erkennen. Gegenwärtig erscheint es uns nützlich, alles zu verneinen. Was denn? Alles? Alles. Sie zerstören also nur. Aber man muss doch auch wieder aufbauen. Zunächst muss reiner Tisch gemacht werden. Nein, nein und nochmals nein, nein. Das russische Volk ist nicht so, wie ihr es euch vorstellt. Es hat eine heilige Scheu vor der Überlieferung. Es kann nicht leben ohne Glauben. Diesmal haben Sie recht. Aber damit ist nichts bewiesen. Ihr stellt euch also im Gegensatz zum russischen Volk. Und wenn schon, das Volk, es glaubt zum Beispiel, der Prophet Elias fahre zum Himmel, wenn es donnert, muss ich deshalb das Gleiche glauben? Bin ich sonst vielleicht kein Russe? Nach allem, was Sie gesagt haben, kann ich Sie nicht als einen Russen anerkennen. Ach. Aha. Mein Großvater pflückte noch das Land. Fragen Sie einen Bauern, wen von uns beiden er mehr als seinesgleichen anerkennt. Sie verstehen es ja nicht einmal, mit ihm zu reden. Und Sie, der mit ihm reden kann, verachten ihn. Warum nicht, wenn er es verdient? Ihr Herren Nihilisten seid höchstens einige Dutzend. Die anderen aber sind Millionen. Sie werden euch zermalmen, wenn ihr die heiligsten Überlieferungen mit Füßen tretet. Das werden wir uns dann wohl gefallen lassen müssen. Aber wir sind nicht so wenige, wie Sie meinen. Ach, glaubt ihr im Ernst, ihr könntet das ganze Volk unter eure Fahnen bringen? Sie kennen ja das Sprichwort, ein Kopekenlicht genügt, ganz Moskau einzuäffen. Ach ja, ach ja, ausgezeichnet. Erst satanischer Hochmut und dann geschmacklose Ironie. Ah ja, ja, so reißt man die jungen Leute mit. Arkadi betet sie ja fast an. Früher hatte die Jugend noch das Bedürfnis, etwas zu lernen. Jetzt sagen sie nur, es ist doch alles Blödsinn auf der Welt. Und fühlen sich als große Nihilisten. Dabei sind sie nichts anderes als hoffnungslose Ignoranten. Mir scheint, Sie vergessen das Gefühl persönlicher Würde, von dem Sie vorhin doch so viel Aufhebens gemacht haben. Ich glaube, wir sollten unser Gespräch abbrechen. Ich gehe nur zu Arkadi. Um alles ins Lächerliche zu ziehen! Um Frösche zu sezieren. Die Spannungen zwischen den Alten und den Jungen nehmen nicht ab. Sie stören die Mahlzeiten, sie verderben die Abende. Du siehst, wie hier das Wetter ist, Arkadi. Ungemütlich wird es jetzt auf Marino. Eine kleine Reise würde uns gut tun. Sollen wir nicht ein paar Tage in die Stadt fahren? Dein Vater erzählte doch von einem Ball beim Gouverneur zu Ehren von irgendeiner Hofschranz aus Petersburg. Ja, ein gewisser Karl Josin kommt. Ein ziemlich eitler Bursche. Orden und Phrasen, verstehst du? Sein Vater war eine Zeit lang Vormund von Papa und Onkel Pavel. Darum haben sie auch die Einladung bekommen. Aber die beiden wollen nicht. Na prächtig. Dann fahren eben wir an ihrer Stelle. Aber was sagst du zu dem Plan? Meinetwegen. Arkadi sagte das träge, gleichgültig. In Wahrheit freute er sich, aber er hielt es für seine Pflicht, sein Gefühl zu verbergen. Er war doch nicht umsonst Nihilist. Von mir aus fahren wir eben. Mir scheint, hier ist alles versammelt, was das Gouvernement und das Städtchen zu bieten haben. Offiziere, Beamte, Adel, die ganze Menagerie. Ich werde mich in eine Ecke setzen und zoologische Studien treiben. Ja, tanzt du nicht? Ich habe es nie gelernt, wozu auch. Es ist vorteilhafter, den Geist zu disziplinieren als die Beine. Ja, ich bin ja auch nur ein Stümper. Du, Jewgeni, schau einmal zum Eingang. Hm? Ja, diese Schönheit doch. Im schwarzen Atlaskleid mit den Fuchschen im Haar. Hm. So etwas habe ich selbst in Petersburg nicht gesehen. Jedenfalls hat sie ganz exquisite Schultern. Anna Sergejewna Adinzowa, die gerade in der Tür steht, jung verwaist und jung verwitwet, hat etwas von einer Statue. Und doch lässt sich erraten, dass ihre Überlegenheit und Liebenswürdigkeit nicht nur ein Geschenk der Natur sind, sondern geformt von einem schwierigen Leben. Karl Jossin, der hohe Gast mit den Ordenssternen auf dem Frack, lässt sich eine solche Schönheit nicht entgehen. Er steuert auf sie zu, tanzt mit ihr eine Polka und führt sie dann wie eine Trophäe durch den Saal. Als er an Arkadi vorbeikommt, bleibt er stehen. Anna Sergejewna, das ist Arkadi Petrovich Kirsanov. Sein Vater und ich waren Studienfreunde. Er ist fremd hier. Ich bitte Sie, ihn ein wenig unter Ihre Fittiche zu nehmen. Aber gerne. Wir sehen uns dann beim Souper wieder. Au revoir. Au revoir. Nun, Sie stehen jetzt auf hohem Befehl unter meiner Obhut. Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Oh, bitte. Vielmehr. Ich wollte sagen, ich bin entzückt. Wirklich. Und Sie sind also der Sohn von Nikolai Pietrowitsch auf Marino? Ja, ja, das ist mein Vater. Ich habe Ihren Vater nur zweimal gesehen. Sie müssen mir von ihm erzählen. Anna Sergejewna setzt sich auf einen Sessel an der Wand des Saales und fordert Arkadi auf, neben ihr Platz zu nehmen. Oh, danke schön. Anfänglich ist er sehr aufgeregt und bringt wenig über die Lippen, aber bald überträgt sich Anna Sergejewnas Ruhe auf ihn. Es tut ihm wohl, in ihrer Nähe zu sein. Und er berichtet vom Vater, vom Onkel, von Petersburg und immer wieder enthusiastisch von seinem Freund. Ist das der junge Mann, der da neben ihm stand, als mich Herr Kaljossin mit ihm bekannt machte? Er ist Ihnen also aufgefallen? Ein interessantes Gesicht. Nicht wahr? Das ist ein gewisser Basarow, mein Freund. Und alsbald sprach Arkadi nur noch von seinem Freund. Sie müssen wissen. So ausführlich. Anna. Mit solcher Begeisterung. Anna Sergejewna. Dass die Adinzowa sich zu jenem umdrehte und ihn aufmerksam zu mustern begann. Wirklich? Interessant. Bis die Musik aufhörte. Man rief zum Souper und schon bahnte sich Herr Kaljossin mit den goldenen Sternen auf der Brust einen Weg durch die Menge zu Anna Sergejewna. Permettez-vous, madame? Avec plaisir. Merci, Arkadi Nikolajewitsch, für die hübsche Unterhaltung. Versprechen Sie mir, mich in Nikolskoje zu besuchen? Ja, mit dem allergrößten Vergnügen. Und bringen Sie mir ja Ihren Freund mit. Gierig, einen Mann kennenzulernen, der die Kühnheit hat, an nichts zu glauben. Als Arkadi seinen Freund in dem Gewühl wiedergefunden hat, schwärmt er von Anna Sergejewna. Und du? Sie hat dich ausdrücklich mit eingeladen. Na, du wirst eine hübsche Schilderung von mir entworfen haben, mein Lieber. Ich werde also feststellen können, zu welcher Art von Käfern deine neue Bekanntschaft eigentlich gehört. Ich wittere Verdächtiges. Wieso? Ich wiederhole, auf alle Fälle hat sie einen prachtvollen Körper. Das wäre ein Exemplar für den Seziertisch. Du bist einfach abscheulich. Arkadi zieht, bevor sie nach Nikolskoje, dem Gut von Anna Sergejewna, fahren, beiläufig Erkundigungen über sie ein. Als er zurückkommt, schweigt er sich aus. Er wirkt etwas bedrückt. Na, was hast du denn, Arkadi? Ich möchte wetten, man hat dir deine angebetete Adinsova schlecht gemacht. Also heraus mit der Sprache. Ich habe auch Gutes erfahren. Höchst erfreulich. Aber das Schlechte interessiert mich grundsätzlich mehr. Also, was hat sie verbrochen? Sie hat mit 20 Jahren einen alten, steinreichen, grämlichen Junggesellen geheiratet. Meiner Ansicht nach ist es höchst vernünftig, einen reichen Alten zu heiraten. Wahrscheinlich hat sie gute Gründe dafür gehabt. Ja, so wie du das ansiehst, ja. Die Mutter hat sie verloren, als sie noch klein war. Der Vater war ein Spieler. Mhm. Er machte Bankrott und starb bald darauf. Mhm. Sie saß dann auf ihrem kleinen Gut, hatte fast kein Vermögen und sollte ihre 12-jährige Schwester erziehen. Ja, na also. Aber trotzdem. Nichts rechtfertigt eine solche kühle Kalkulation bei einer Heirat. Aber sei froh, dass der Alte so bald gestorben ist. Dann kannst du ihr ja in aller Ruhe die Herzensliebe beibringen. Das klassizistisch gebaute Herrenhaus von Nikolskoje liegt auf einem sanft ansteigenden Hügel. Eine Allee von geschnittenen Fichten führt zu dem von weißen Säulen getragenen Vorbau hinauf. Hinter den Gewächshäusern beginnt der Park mit riesigen alten Bäumen. Als Arkadi und Basarow vorfahren, werden sie von zwei livrierten Dienern zum Haushofmeister geführt, der ihnen ihre Zimmer anweist. Anna Sergejewna bittet Sie, in einer halben Stunde herunterzukommen in den Salon. Haben Sie mir vorläufig irgendetwas zu befehlen? Nein. mein Bester, es wird keinerlei Befehle geben. Höchstens, dass Sie die Güte hätten, uns ein Gläschen Wodka zu verabreichen. Wenn Sie befehlen. Der Haushofmeister entfernte sich stiefelknarrend und nicht ohne Erstaunen. Das ist Grand Genre, Arkadi. Ja, so nennt man das doch bei euch. Die Adensova ist eine Herzogin. Ja, schöne Herzogin. Lädt sich da gleich nach der ersten Begegnung solche Aristokraten ein wie uns beide. Ja, besonders so einen Aristokraten wie mich. Angehenden Kreisarzt, Sohn eines Bauerndoktors und Enkel eines Küsters. Ja. Wir sollten wenigstens einen Frack anziehen. Zu den massiven Möbeln im Salon würde ein Frack sicherlich passen. Auch zu dem Porträt eines blonden, aufgedunsenen Mannes, das über dem Sofa hängt. Das dürfte wohl er sein. Nicht aber zu Anna Sergejewna. Ich danke Ihnen, die Sie nun munter, dass Sie Wort gehalten und ohne jede Förmlichkeit jetzt bleiben Sie bei mir im Salon empfängt. Ach, da ist ja auch Fifi zur Begrüßung. Ein schönes Windspiel mit blauem Halsband kam in den Salon gelaufen. Seine kleinen Krallen klapperten auf dem Fußboden. Und hier haben Sie meine Schwester Katja. Eine junge Dame trat ein, schwarzhaarig und sonnengebräunt, mit angenehmen Zügen und kleinen, dunklen Augen. Sehr erfreut, mein Herr. Sie hielt einen Korb mit Blumen in der Hand und wurde immer rot, wenn sie sprach. Wirklich. Sehr. Katja spielt sehr gut Klavier. Aber Anna, wirklich. Sehr gut. Ihnen, Jewgeni Wassilitsch, wird das wenig interessant erscheinen, nach allem, was ich von Ihnen gehört habe. Aber Sie, lieber Arkadi Nikolajewitsch, Sie lieben ja die Musik, nicht wahr? Oh ja. Das zierliche Windspiel trippelte an jeden der beiden Gäste heran und tupfte ihnen die kalte Schnauze in die Hand. Fifi, ich weiß wirklich nicht. Was für schöne Blumen. Katjuscha, hast du sie? Alle selbst gepflückt, ja. Und ist der Tee? Der Tee ist fertig. Wenn Katja sprach, dann zeigte sie ein sehr liebes Lächeln, schüchtern und offenherzig. Ich hoffe, Sie gehen nicht so bald wieder fort. Jedenfalls danken wir sehr für Ihre Einladung. Wissen Sie übrigens, Arkadi Nikolajewitsch, dass meine Mutter die Ihre gut gekannt hat? Nein, das wusste ich nicht. Arkadi erzählte nun mit viel Wärme von seiner Mutter, während Katja hin und her ging, Blumen in die Vasen stellte und den Tee zubereitete und sich dann ins Nebenzimmer zurückzog, aus dem man bald ihr Klavierspiel hörte. Passarow beteiligte sich nicht an der Unterhaltung, er trank seinen Tee wie immer in großen, gierigen Schlucken. Dabei sah er sich ein Album mit Zeichnungen an. Diese Zeichnungen können Sie doch nicht interessieren. Ihr Freund hat mir erzählt, Sie hätten keinen Kunstsinn. Stimmt. Wozu braucht man ihn denn auch? Um Menschen zu studieren. Das erreichen wir besser durch Lebenserfahrung. Und außerdem lohnt es sich nicht, jeden einzelnen Menschen kennenzulernen. Ein einziges Menschenexemplar genügt, um alle anderen zu beurteilen. Keinem Botaniker würde es zum Beispiel einfallen, jede einzelne Birke zu studieren. Menschen und Birken? Nach Ihrer Meinung gibt es also keinen Unterschied zwischen dummen und geistvollen, guten und schlechten Menschen? Doch. Den gleichen Unterschied wie zwischen gesunden und kranken Birken. Wir kennen annähernd die Ursache körperlicher Krankheiten, was die moralischen angeht. So entspringen sie alle dem Firlefanz, mit dem man uns von Kindheit an den Kopf vollpfropft. Mit anderen Worten, unseren erbärmlichen sozialen Zuständen. Man verbessere die Gesellschaft und man wird keine Krankheiten mehr haben. Sie glauben, wenn man die Gesellschaft reformiert, wird es keine dummen und schlechten Menschen mehr geben? Wenn die Gesellschaft gut und vernünftig eingerichtet wird, ist es gleichgültig, ob ein Mensch dumm oder geistvoll, schlecht oder gut ist. Erstaunlich, was Sie da sagen. Aber ich werde darüber nachdenken. Übrigens, machen wir doch morgen früh einen Spaziergang. Ich möchte Sie bitten, mir die lateinischen Namen der Feldblumen zu nennen. Wozu? Weil ich in allen Dingen die Ordnung liebe. Ei, eine herrliche Frau. Abends vor dem Schlafengehen. Diese Anna Sergejewna. Als er mit seinem Freund allein geblieben war. Ach, was für eine wunderbare Frau. Rief Arkadi aus. Ist doch diese Anna Sergejewna. Ja, dieses Weibsbild hat Hirn. Aber herrlich? Ist nur ihre Schwester. Was? Die Kleine? Katja? Sie hat doch kein Wort geredet. Eben. Da hast du etwas Frisches, Unschuldiges, Schweigsames. Die könnte man auch noch Wunsch formen und bilden, die anderes zugerieben. Alles hatte Nicoles Kurier seine bestimmte Zeit. Der Morgentee, die Mahlzeiten, die Spaziergänge, das Gespräch mit dem Verwalter, die geselligen Zusammenkünfte. Basarow gefällt das nicht. Man rollt ja hier wie auf Schienen. Eben deshalb gehen die Tage so schnell und unmerklich dahin. Wie auf Schienen. Nur die Gefühle lassen sich nicht abzirkeln und regulieren. Soll Arkadi seine Verliebtheit in Anna Sergejewna unterdrücken, da er merkt, wie sie ihn nur wie eine ältere Schwester behandelt? Wie sie Basarow ganz offen bevorzugt? Wie sie fast nur mit ihm spricht, nur mit ihm spazieren geht? Das kann er nicht. So wird er melancholisch und trägt seine Schwermut zu Katja. Was soll ich Ihnen spielen? Was Sie am liebsten wollen. Mögen Sie Mozart? Gewiss mag er Mozart. Und er redet mit ihr über Musik, über Dichtung. Wissen Sie, Puschkin. Frühling, Frühling, Zeit der Liebe. Über seine Naturerlebnisse. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Es war immer, als verbarg sie sich. Nie hält meine Locke. Aber er fühlte sich verstanden. Und der von seiner Angebeteten Anna Sergejewna bevorzugte? Sein Freund Basarow? Die Liebe... Er gibt sich nüchtern, schroff, wie immer. Die Liebe im Idealen, im romantischen Sinn, ist ein Hirngespinst. Eine unverzeihliche Verrücktheit. Ich wundere mich wirklich, dass man alle diese Troubadoure und Minnesänger nicht ins Narrenhaus gesperrt hat. Wenn mir eine Frau gefällt, so suche ich sie zu gewinnen. Gelingt mir das nicht, so gehe ich eben meiner Wege. So redet er. Die Erde hat genug Raum. Aber er ist seit seiner Ankunft doch verändert. Mürrisch, aufgeregt, unausgeglichen. Und das eben darum, weil ihm Anna Sergejewna gefällt. Weil er weiß, dass er sie nicht gewinnen und doch nicht seiner Wege gehen wird. Sein Stolz empört sich. Er läuft in den Wald und reißt Zweige von den Bäumen. Er verflucht sich. Er liegt stundenlang im Heuschober und kämpft mit sich. Endlich kommt er zu einem Entschluss. Ich werde morgen abreisen. Anna Sergejewna, meine Eltern erwarten mich. Ach, aber Sie wollten mir doch Unterricht in Chemie geben. Lesen Sie das Handbuch für Chemie. Sie werden darin alles finden, was Sie brauchen. Gefällt es Ihnen hier nicht mehr? Wenn Sie glauben, dass man Sie hier nicht vermissen wird, irren Sie sich. Kein Mensch verdient, dass man seine Abwesenheit bedauert. Und ich weniger als irgendjemand anderer. Denken Sie darüber, wie Sie wollen. Aber ich werde mich langweilen, wenn Sie fort sind. Sie selbst haben gesagt, dass Sie sich nur dann langweilen, wenn Ihre Lebensordnung gestört wird. Zum Beispiel, es ist gleich 10 Uhr, dann werden Sie mich wegschicken. Das weiß ich im Voraus. Ich werde Sie nicht wegschicken. Machen Sie bitte das Fenster auf. Es ist so schwül hier im Zimmer. Danke. Erzählen Sie mir doch einmal etwas von sich, von Ihren Eltern. Das ist uninteressant. Besonders für Sie. Sie sind kleine Leute. Und ich bin Ihrer Meinung nach eine Aristokratin? Allerdings. Ich sehe, Sie kennen mich schlecht. Obwohl Sie glauben, alle Menschen seien einander ähnlich. Möglich, dass Sie recht haben. Sie sind mir ein Rätsel. Sie fliehen die Gesellschaft, laden sich aber 2 Studenten ein. Sie sind klug und schön. Und doch leben sie auf dem Land. Sie werden sich das schon auf irgendeine Weise erklären. Ja, ich glaube, sie sind verwöhnt. Sie lieben den Komfort. Alles andere ist Ihnen gleichgültig. Ich bin also nicht fähig, mich von irgendetwas hinreißen zu lassen? Höchstens aus Neugier. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich sehr unglücklich bin? Sie sind gesund, unabhängig, reich. Was wollen Sie mehr? Ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich fühle mich müde und alt, viele Erinnerungen, aber keine einzige, bei der ich verweilen mag. Und vor mir ein langer, langer Weg und kein Ziel. Vielleicht, wenn ich mich an etwas anklammern könnte. Sie möchten lieben und können es nicht. Das ist Ihr ganzes Unglück. Kann ich wirklich nicht lieben? Ich bezweifle es. Nur habe ich vielleicht Unrecht, das ein Unglück zu nennen. Man muss im Gegenteil mit dem Mitleid haben, der das erlebt. Der was erlebt? Ja, nicht lieben zu können. Und Sie? Haben denn Sie ein Ziel, auf das Sie lossteuern? Ich habe Ihnen das schon mal erzählt. Auf den Kreisarzt. Das glauben Sie ja selbst nicht. Sie wissen ganz genau, dass Sie kein gewöhnlicher Mensch sind. Sie, ein Kreisarzt, mit Ihrem Selbstbewusstsein? Sie antworten mir nur so, um mich loszuwerden. Vertraulichkeit gehört nicht zu meinen Gewohnheiten. Trotzdem sehe ich nicht ein, warum es unmöglich sein soll, das zu sagen, was man auf dem Herzen hat. Können Sie das? Ja. Oh. Dann sind Sie glücklicher als ich. Sie mögen sagen, was Sie wollen. Ich glaube, dass wir gute Freunde sein werden. Ihre Schroffheit, Ihre Verschlossenheit wird allmählich verschwinden. Sie finden mich schroff? Verschlossen? Ja. Und Sie möchten wirklich wissen, was in mir vorgeht? Ja. Und werden nicht böse sein? Nein. Nein? Gut. Da Sie mich zwingen, es Ihnen zu sagen, ich liebe Sie. Ich liebe Sie bis zum Wahnsinn. Nun haben Sie es erreicht, wollte er noch sagen. Der Atem ging ihm aus, er bebte am ganzen Körper. Es war die Leidenschaft, eine Leidenschaft, die dem Zorn gleicht und ihm vielleicht verwandt ist. Frau Adinzowa wurde von Furcht und Mitleid zugleich gepackt. Eine unwillkürliche Zärtlichkeit zitterte in ihrer Stimme. Jewgeni Wassiljitsch. Anna Sergejewna. Anna. Er wandte sich rasch um, ergriff ihre beiden Hände und zog sie plötzlich an seine Brust. Sie machte sich nicht sofort aus seiner Umarmung frei, aber einen Augenblick später stand er schon weit von ihr entfernt, biss sich auf die Lippen. Sie haben mich nicht verstanden. Nein, nein. Soll ich noch heute abreisen oder kann ich bis morgen bleiben? Warum abreisen? Ich habe Sie nicht verstanden und Sie haben mich nicht verstanden. Ich bin schuld daran, aber wie hätte ich denn so etwas voraussehen können? Ach, was Schuld? Schuld? Früher oder später hätte es doch so kommen müssen. Sie lieben mich nicht und werden mich auch niemals lieben. Anna Sergejewna antwortet nicht. Und so packt Basarow noch am gleichen Abend seine Reisesachen. Was ist denn los mit dir, Jewgeni? Was soll der Koffer? Ich fahre morgen, Arkadi. Was? Ja, aber nicht zu meinen Eltern. Dort komme ich nicht zum Arbeiten und das brauche ich jetzt. Meinst du, ich kann die Gastfreundschaft deines Vaters noch etwas ausnutzen? Ja, bestimmt, Jewgeni. Er wird sich freuen. Aber lässt dich Anna Sergejewna denn gehen? Sie hat mich doch nicht gepachtet. Bist du ihretwegen verstimmt? Du kennst doch das Sprichwort. Wer zu viel wissen will, wird schnell alt. Also, ich fahre mit dir, Jewgeni. Gut, wie du willst. Arkadi fällt es schwer, sich von dem Leben in Nikolskoje zu trennen, von Anna Sergejewna, aber auch von Katja, die ihm unmerklich ans Herz gewachsen ist. Doch scheint es ihm unschicklich zu bleiben, wenn sein Freund reisen will. Du bist noch recht dumm, Brüderchen. Thank you. In Marino beschäftigt sich Basarow sofort wieder mit seinen Fröschen, Infusorien und chemischen Experimenten, während Arkadi vergeblich versucht, seine Sehnsucht nach Nikolskoje dadurch zu vergessen, dass er bei der Verwaltung des Gutes mithilft. Als der Vater eines Tages beim Räumen alte Briefe von Anna Sergejewnas Mutter findet, wird Arkadi schwach. Er nimmt die Briefe an sich und fährt bald darauf, unter dem Vorwand, in der Stadt etwas erledigen zu müssen, nach Nikolskoje ab. Gegen Abend rollt der Wagen durch die Fichtenallee. Halt! Geh du! Halt die Pferde an! Katja Sergejewna! Katja! Sie sind es! Eine solche Überraschung! Wie reizend Sie aussehen unter dem roten Sonnenschirm. Wie schön, dass Sie da sind. Meine Schwester ist ganz in der Nähe. Oh, nein, diese Überraschung. Die beiden gehen das letzte Stückchen der Allee nebeneinander her, unbefangen, glücklich wie Spielgefährten, die sich unversehens wieder getroffen haben. Als sie zum Garten einbiegen, sieht Arkadi Anna Sergejewna bei einem Rosenstock stehen. Und schon verlässt ihn sein ganzer Schwung. Aber sie ermuntert ihn gleich. Wen hast denn du gefunden, Katja? Entschuldigen Sie, Katja. Ja. Guten Tag, Sie Flüchtling. Da bin ich wieder, Anna Sergejewna. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht, was Sie sicher nicht erwarten. Briefe von Ihrer Mutter. Sie haben sich selbst mitgebracht. Das ist jedenfalls das Beste. So fieberhaft Basarow nach Arkadis Abreise auch arbeitet, so konsequent er sich zurückzieht, bei den Mahlzeiten kann er es schlecht vermeiden, an der Unterhaltung teilzunehmen. Nikolai Pietrowitsch gibt sich infolgedessen alle Mühe, Themen zu vermeiden, die zu unangenehmen Erörterungen zwischen seinem Bruder Pavel und dem Nihilisten führen könnten. Immer wieder lenkt er das Gespräch auf Physik, Chemie oder Geologie. Trotzdem geraten die beiden oft aneinander. Wir werden uns nie verstehen. Ich wenigstens habe nicht die Ehre, Sie zu begreifen. Oh, das bezweifle ich nicht. Alles kann der Mensch begreifen, sogar was auf der Sonne vorgeht, aber niemals, dass jemand sich anders schneuzt als er selbst. Sie finden das wohl witzig. Auch Nikolai Pietrowitsch tut sich schwer mit Basarow. Anders Wienitschka. Sie fühlt sich in Basarows Gegenwart freier und ungezwungener als selbst bei Nikolai Pietrowitsch. Vielleicht, weil Arkadis Freund durchaus nichts Aristokratisches hat. Für sie ist er ein Doktor und ein braver Mensch. Ach, ich bin vor Hitze ganz matt. Jewgeni Wassiljitsch, ich fürchte, ich werde krank. Einbildung. Lassen Sie mir Ihren Puls fühlen. Keine Spur von krank. Sie werden 100 Jahre alt, Fedosja Nikolaevna. Oh Gott, bewahre. Ja, wie geht's dem kleinen Mitya? Der schläft herrlich, seitdem Sie ihm die Tropfen gegeben haben. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin für die Medizin. Sie sitzen in der Fliederlaube, die beiden, noch vor dem Frühstück. Wienitschka hat eine Menge frisch geschnittener weißer und roter Rosen vor sich auf dem Tisch. Aber sie sind nicht allein. Hinter der Hecke steht Pavel Petrowitsch und betrachtet die Beete. Ich bin nicht gut, Fedosja Nikolaevna. Wie alle Ärzte bin ich ein eigennütziger Mensch und ich finde, die Medizin muss bezahlt werden. Natürlich. Ich will es Nikolai Petrowitsch gleich sagen. Nein, nein, nein, kein Geld. Zahlen Sie mit einer von diesen Rosen. Gerne. Was für eine wünschen Sie? Eine rote oder eine weiße? Eine rote und nicht zu groß. Hier? Ihr Lachen gefällt mir. Ich höre Sie auch gern sprechen. Das klingt wie das Geplätscher eines kleinen Baches. Was Sie doch für Einfälle haben. Ja, und jetzt habe ich den Einfall, dass wir gemeinsam an der Rose, die Sie mir geschenkt haben, riechen. Sowas. Warum denn? Ja, kommen Sie. Als Wienitschka ihr Gesicht der Rose nähert, löst sich ihr Kopftuch und gibt eine Fülle seidiger, leicht in Unordnung geratene Haare frei. Sie sieht bezaubernd aus. Und Basarow küsst sie mitten auf den Mund. Jetzt haben Sie Unrecht getan. Auch eine Sünde war das. Wieso eine Sünde? Kommt da jemand? Ach, Sie sind hier. Warum nicht? Fienitschka rafft die Rosen zusammen und läuft ins Haus. Pawel Petrowitsch entfernt sich wortlos. Er überlässt Basarow, der an eine sehr ähnliche, noch kaum vergangene Szene in Nikols Kurie denkt, einem Gefühl der Selbstverachtung. Im Stillen gratuliert sich der entschlossene Nihilist ironisch zu seiner neuen Rolle als Don Juan. Als er wieder bei der Arbeit sitzt, klopft es. Herein. Darf ich Sie 5 Minuten in Ihrer gelehrten Beschäftigung stören? Bitte verfügen Sie über meine Zeit. Danke. Ich möchte Sie fragen, wie stehen Sie zum Duell? Zum Duell im Allgemeinen. Theoretisch ist das Duell vollkommen albern. Praktisch? Nun, das ist eine andere Frage. Wenn ich Sie recht verstehe, würden Sie sich also nicht beleidigen lassen, ohne Genugtuung zu fordern. Richtig. Es ist mir äußerst angenehm zu erfahren, dass Sie diese Anschauung haben. Ich bin nämlich entschlossen, mich mit Ihnen zu schlagen. Mit mir? Ja. Ich könnte Ihnen auch den Grund mitteilen, aber es genügt wohl, wenn ich Sie an heute früh erinnere und Ihnen sage, Sie sind hier zu viel, ich kann Sie nicht ausstehen, ich verachte Sie. Und wenn Ihnen das noch nicht genügt... Jede weitere Erklärung erübrigt sich. Sie haben nun einmal den Einfall, Ihr Rittertum an mir zu erproben. Diese Freude möchte ich Ihnen nicht verderben, obwohl ich es könnte. Ich darf also hoffen, dass Sie meine Herausforderung annehmen. Ich nehme an. Ich bin Ihnen außerordentlich verbunden. Sprechen wir über die Bedingungen. Die Bedingungen sind Pistolen auf 20 Schritt Entfernung, jedem 2 Schüsse. Ort und Zeit 6 Uhr früh hinter dem Wäldchen. Da keine Sekundanten zur Verfügung stehen, soll der Diener von Nikolai Petrowitsch als Zeuge dabei sein. Offizieller Grund des Duells? Basarow hat alle Anglomanen beschimpft. Der Morgen des nächsten Tages ist schön und frisch. Tau schimmert auf den Gräsern. Hoch droben singen die Lerchen. Pawel Petrowitsch kommt zu Fuß in schneeweißen Hosen mit einer leichten, karierten Jacke, den Kasten mit den Pistolen unter dem Arm. Verzeihung, ich habe Sie anscheinend warten lassen. Ich wollte meinen Kammerdiener nicht wecken. Ich sehe, der Ihrige, vielmehr der meines Bruders... Gnädiger Herr, machen Sie, was Sie wollen. Ich ziehe mich ein wenig zurück. Ja, das tu nur, mein Lieber. Du kannst dir auch die Ohren zuhalten, nur die Augen nicht. Wie auf keinen Fall. Machen Sie mir das Vergnügen, Jewgeni Wassiljewitsch, zwischen diesen beiden Pistolen zu wählen. Ich werde Ihnen das Vergnügen machen, aber... Geben Sie wenigstens zu, dass unser Duell einfach lächerlich ist. Ich will die Seltsamkeit dieses Duells nicht leugnen, aber ich halte es für meine Pflicht, Ihnen vorher zu sagen, dass ich entschlossen bin, mich im Ernst zu schlagen. Die beiden Duellanten messen die Entfernung ab. 1, 2. Und stellen sich auf. 8, 9, 10. Genügt es? Oder geben wir noch 2 Schritte zu? Sind Sie bereit? Ganz und gar. Also, vorwärts! Basarow ist unverletzt. Pawel Petrowitsch dagegen zuckt leicht zusammen und greift mit der Hand an den Schenkel. Blut färbt seine weiße Hose. Sie sind verwundet. Nein, es hat nichts zu bedeuten. Jeder von uns hat noch einen Schuss. Jetzt bin ich nicht mehr Duellant, sondern ich bin Arzt. Ich muss Ihre Wunde untersuchen. Ich sage Ihnen, ja, es hat nichts zu bedeuten. Pawel Petrowitsch ist ohnmächtig geworden. Gerade kann Basarow ihn noch auffangen. Du lieber Gott. Der Diener kommt angelaufen. Der Herr Baron tot? Er wird länger leben als wir beide zusammen. Hol Wasser. Wasser? Ja, natürlich. Ja, Wasser. Wasser. Wasser. Tags darauf ist der Patient schon wieder verhältnismäßig munter. Er liegt zwar im Bett, doch verrät das feine Batisthemd und die elegante Morgenjacke, dass keine Gefahr besteht. Pawel Petrowitsch hat seinen Bruder zu sich rufen lassen. Wie geht's dir, Pawel? Ich fühle mich besser. Aber ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Ja. Nach meiner Meinung hängt das Glück deines Lebens davon ab. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mache der ungeregelten Situation, in der du dich befindest, ein Ende. Heirate Fjenischka. Sie liebt dich. Sie ist die Mutter deines Sohnes. Das sagst du. Ausgerechnet du. Einzig und allein aus Rücksicht auf dich habe ich es bisher nicht getan. Es tut mir leid. Aber wir haben lange genug nur an das Urteil der Welt gedacht. Es ist Zeit, die Eitelkeit abzustreifen. Ja, ja. Aber was wird Arkadi sagen? Er wird jubeln, verlass dich drauf. Die Ehe gehört zwar nicht in das System seiner Prinzipien, das schwätzt er seinem Freund Bassarow nach, aber es wird seiner Liebe für die Gleichheit schmeicheln. Ich bin dir von Herzen dankbar. Lass mich dich noch einmal küssen. Keine Angst, ich bin schon vorsichtig. Versuch jetzt ein wenig zu schlafen. Und Gott schenke dir Gesundheit. Die Brüder umarmten einander. Weswegen dankt er mir eigentlich so? Überlegte Pavel Petrowitsch, als er allein geblieben war. Weswegen nur? Und sein schöner, asketischer Kopf auf dem weißen Kissen lag wie der Kopf eines Toten. Was mich anlangt, so werde ich, sobald er heiratet, auf Reisen gehen. Und er benetzte sich die Stirn mit Eau de Cologne. Weit weg. Nach Dresden vielleicht. Oder Florenz. Pavel Petrowitsch schloss die Augen. Nein, Dresden. Und zwischen 3 und 4 auf der Brühlschen Terrasse promenieren. Dresden, ja. Dort werde ich leben, bis ich eines Tages verrecke. Bassarow ist zu dieser Zeit schon auf dem Heimweg zum Gut seiner Eltern, die ihn lange genug erwartet haben. Aber er will noch in Nikolskoje Station machen, um Arkadi die Ereignisse in Marino zu erzählen. Am Ziel befiehlt er also dem Kutscher zu warten, lässt sich zu Arkadi führen und berichtet ihm die Reisemütze auf dem Kopf. Ja, Freund. Den staubigen Mantel um die Schultern. So war's. Von dem Duell. Wenn man unter einem feudalen Dach lebt, wird man selbst zum mittelalterlichen Raufbold. Im Übrigen bin ich hier nicht nur vorbeigekommen, um dir diese Geschichte zu erzählen. Das denke ich mir. Siehst du, ich habe mich in Marino herausgerissen wie eine Rübe aus dem Beet. Das ist zuweilen nützlich. Aber es hat mich auch verlangt, diesen Ort noch einmal zu sehen. Auch ein letztes Mal. Willst du dich etwa auch von mir trennen? Mir scheint, du hast dich bereits von mir getrennt. Du bist so frisch, so geschniegelt. Deine Sache mit Anna Sergejewna muss gut stehen. Was für eine Sache? Bist du etwa nicht in sie verliebt? Jewgenie, ich bin immer aufrichtig gegen dich gewesen. Ich versichere dir bei Gott, dass du im Irrtum bist. Bei Gott? Aha. Ein neues Wort. Aber warum so hitzig? Mir ist die Sache gleichgültig geworden. Doch nun zu uns. Ein Romantiker würde sagen, ich fühle, dass unsere Wege sich zu scheiden beginnen. Ich sage einfach, wir sind einander überdrüssig. Das kannst du nicht sagen. Glaube nicht, dass dich das wirklich betrübt. Und wenn schon. Mein Teuerster, man wird im Leben noch ganz anderer Dinge überdrüssig. Und jetzt, denke ich, ist es wohl das Richtigste, wir nehmen Abschied. Ich habe auch die Pferde nicht ausspannen lassen. Leb wohl. Leb wohl. Bassarow hat recht. Arkadi ist weit weniger betrübt über die Trennung, als er sich vormacht. Er hatte Nikolskoje zu sich selbst gefunden, zu Arkadi Nikolajewitsch Kirsanow, der eine Zeit lang aus Freundschaft und Bewunderung Nihilist war. Und diese Rückkehr zur eigenen Natur hat ihn auch bald fühlen lassen, dass er nicht zu der großartigen, kühlen Anna Sergejewna gehört, sondern zu der kleinen Katja. Für beide ist ihr Zusammensein von Anfang an glücklich gewesen, ob sie es nun wussten oder nicht. Jetzt wissen sie es. Und jetzt muss es ausgesprochen werden. Sie haben hier ein Buch von Heinrich Heine, Katja Sergejewna? Ja, ich liebe Heine, wenn er träumerisch und traurig ist. Und ich nur, wenn er spottet. Das sind noch die alten Spuren ihrer nihilistischen Einstellung. Wenn das Bassarow hören würde. Aber ich weiß, der hat Ihnen nie gefallen. Das will ich nicht sagen. Er ist mir nur fremd. Und ich glaube, im Grunde hat Ihre Geistesart mit der seinigen nichts zu tun. Er ist ein Raubvogel. Und wir, Sie und ich, wir sind zahm. Eigentlich, Katharina Sergejewna, ist das ein bisschen, ja, beleidigend für mich. Ich möchte zwar kein wildes Tier sein, aber stark und voll Energie. Ihr Freund will das nicht sein, aber er ist es. Deshalb hat er auch einen so großen Einfluss auf Sie gehabt. Und auf Anna Sergejewna, nicht wahr? Mit meiner Schwester wird keiner auf die Dauer. Ich meine, ihr ist die Unabhängigkeit überaus teuer. Sie haben ein wenig Angst vor ihr. Und Sie? Auch ich. Bemerken Sie bitte, ich sagte, auch ich. Das wundert mich. Denn noch nie stand meine Schwester Ihnen so wohlwollend gegenüber wie eben jetzt. Viel mehr als damals, als Sie zum ersten Mal hierher kamen. Ach, was? Haben Sie das etwa nicht bemerkt? Und freut Sie denn das nicht? Sie beobachten sehr gut. Vielleicht, weil Sie ein wenig scheu sind. Ein wenig misstrauisch sogar. Bin ich das? Und auch hochmütig wie Ihre Schwester, im Grunde. Oh, bitte hören Sie auf, mich mit meiner Schwester zu vergleichen. Das fällt für mich zu ungünstig aus. Aber wenn Sie schon so gut beobachten, dann ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass ich mich in vielem geändert habe. Nicht nur, dass ich mich meinem Freund entzogen habe, in vielem anderen auch. Sie wissen das besser als irgendjemand sonst. Denn ich verdanke es nicht zuletzt Ihnen. Mir? Ja. Ich suche meine Ideale anderswo als früher. Die Augen sind mir aufgegangen dank eines Gefühls. Ich drücke mich vielleicht nicht ganz klar aus. Aber ich hoffe, Sie verstehen mich. Nicht so ganz, Arkadi Nikolajewitsch. Ich denke, jeder ehrliche Mann hat die Pflicht, ganz aufrichtig zu sein gegen die... Nun ja, gegen die, welche ihm teuer sind. Deshalb bin ich entschlossen... Entschlossen? Arkadi sagte nichts, Katja aber las in ihrem Körbchen, aus dem sie schon bisher wie emsig Futter für die Vögel gestreut, noch ein paar Krümchen und wollte sie den hartnäckigen Spatzen zuwerfen. Der Schwung ihrer Hand war jedoch allzu lebhaft und da flogen sie fort und die Krumen fielen ins Leere. Katharina Sergejewna, nein, so kann man das vielleicht nicht sagen, doch... Katharina Sergejewna, wahrscheinlich ist es Ihnen egal, aber Sie sollen es wissen, dass ich Sie nicht nur nicht für Ihre Schwester, dass ich Sie um nichts in der Welt eintauschen würde. Katja, ich liebe Sie. Und nur Sie allein auf dieser Welt. Sie sagen nichts. Können Können Sie daran zweifeln? Ich liebe Sie. Sagen Sie nur ein einziges Wort. Glauben Sie mir? Ja. Und? Und Sie? Lieben Sie mich auch? Ja. Katja. Katja. Drei Jahre ist Basarow nicht mehr daheim gewesen. Aber das kleine Gutshaus seiner Eltern ist völlig unverändert, die Front verwittert, das hohe Strohdach an vielen Stellen geflickt. Als der Wagen hält, steht der Vater schon auf der Freitreppe. Wie gaber geworden ist. Er trägt einen alten Militärrock. Der arme Mann. Und raucht aus einer langen Pfeife. Endlich bist du da, Jewgeni. Steig aus, damit wir uns ordentlich umarmen können. Er drückt ihn so fest an sich, als habe er einen verlorenen Sohn wiedergefunden. Und erst die Mutter, sie hat die Glöckchen der Pferde gehört, jetzt kommt sie eilig heraus. Eine kleine, füllige, schon ältliche Frau. Sie schlingt beide Arme um Basarows Hals. Dass du gekommen bist. Schon recht, Mutter. Na komm, jetzt bin ich ja da. Lass es gut sein, Erischa. Komm, wir gehen hinein. Du machst ihm etwas zum Essen, deinem Enyushka. Denn die Nachtigall lebt nicht nur vom Singen. Ja, ich bin hungrig wie ein Rudel Wölfe. Gleich wird alles fertig sein. Ich gehe selbst in die Küche, sofort. Mein Gott, 3 Jahre sind es jetzt her, dass ich ihn nicht mehr habe füttern können. Komm mit mir, Jewgeni. Du wirst im Kabinett wohnen. Im Kabinett steht ein klobiger Tisch, bedeckt mit staubigen Papieren. An den Wänden hängen Türkenflinten und anatomische Zeichnungen. Auf dem Regal häuft sich ein Durcheinander von Fiolen und Retortenschächtelchen, Arzneien und ausgestopften Vögeln, beherrscht von einem Gipskopf, dessen Schädeldecke in viele viereckige Felder eingeteilt ist. Aha, du treibst Phrenologie. Glaubt man hier im Gouvernement noch an Rademacher? Ja. Du wirst dann natürlich mehr wissen als ich. Vermutlich ist Rademacher von irgendeinem neuen Gelehrten verdrängt worden und du bekennst dich zu ihm. Aber in 20 Jahren dürfte auch er ausgelacht werden. Ich bekenne mich zu niemandem. Mit dem Autoritätsglauben ist das jetzt zu Ende. Möglich, ich will nicht streiten. Was bin ich denn schließlich? Ein ehemaliger Regimentsarzt, jetzt Landwirt. Aber ich übe nebenbei bemerkt noch 2-3 Mal in der Woche mein altes Handwerk aus. Die Leute kommen, mich um Rat zu fragen, unmöglich sie fortzujagen. Ja, das sollte dich doch freuen, Vater. Übrigens, ich wollte dir noch sagen, dass ich auf 6 Wochen gekommen bin und arbeiten will. Also bitte lasst mich dabei in Ruhe. Ja, wir werden dich so oft stören, lieber Jewgeni, dass du unser Gesicht vergisst. Im Anfang ist Basarow von einem wahren Arbeitsfieber befallen. Er schließt sich ein, der Vater versteckt sich geradezu vor ihm und sorgt auch dafür, dass sich die Mutter aller Gefühlsausbrüche enthält. Aber bald erlischt Basarows Eifer, er macht Spaziergänge, trinkt den Tee im Wohnzimmer, schlendert durch den Gemüsegarten. Nur leider können sich die Eltern nicht darüber freuen, denn er ist nicht ansprechbar. Immer gelangweilt, schwermütig, trotzdem von einer dumpfen Unruhe. Arisha, weißt du, unser Jewgeni macht mir Sorgen. Das ist nicht Unzufriedenheit. Traurig ist er. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich würde ihm ja so gerne das Säckchen mit den Reliquien umhängen. Aber das wird er nicht erlauben. Sicher nicht. Ein paar Mal macht der Vater den Versuch, ihn vorsichtig auszufragen über seine Arbeiten, über seine Gesundheit. Doch er bekommt nur widerwillige, gleichgültige Antworten. Schließlich wird Basarow sogar zornig. Warum schleichst du immer auf Zehenspitzen um mich herum? Ich kann es nicht ausstehen. Nun, Jewgeni, es soll nicht wieder geschehen. Besser wird es erst, als Basarow dem Vater einmal beim Verbinden assistieren muss. Das macht ihm Freude. Und seither hört er nicht auf, in der Praxis zu helfen. Er amüsiert sich zwar über den Eifer, mit dem der Vater seine Ratschläge befolgt, aber das ärgert den Alten nicht. Im Gegenteil. Je boshafter die Ausfälle seines Sohnes werden, desto herzlicher lacht er darüber. Lass nur deinen Vater lernen, mein Täubchen. Eines Nachmittags kommt Basarow aus dem Dorf zurück und bittet den Vater um ein Stück Höllenstein. Was willst du damit? Ach, eine kleine Wunde ätzen. Hast du dich geschnitten? Ja, hier, am Finger. Im Dorf haben sie einen Typhus-Toten. Die Leiche sollte geöffnet werden. Ja, ich habe lange keine Sektion mehr durchgeführt. Deshalb bat ich den Kreisarzt, mich damit zu beauftragen. Naja, bei dieser Gelegenheit ist es dann passiert. Um Himmels Willen. Ja, wo habe ich denn jetzt den Höllenstein? Verdammt nochmal. Ach ja, da in der Schublade. Lass, ich werde das selber machen. So. Die Wunde ist nicht groß. Tue ich dir weh? Nein, komm, nur nicht so ängstlich. Ja. Fester. Fester. Hör mal, Jewgeni, wäre es nicht besser, die Wunde richtig auszubrennen? Ach was, das hätte früher geschehen müssen. Jetzt wird das ebenso wenig nützen wie der Höllenstein. Das ist 4 Stunden her. Vier Stunden, dass ich mich geschnitten habe. Und wenn ich infiziert bin, dann gibt es keine Rettung mehr. Ja. Hatte denn der Kreisarzt keinen Höllenstein? Nein. Ja, mein Gott, wie ist denn das möglich? Wenn du erst dein chirurgisches Besteck gesehen hättest. Am dritten Tag besteht kein Zweifel mehr. Basarow hat sich angesteckt. Er liegt im Bett, matt, mit hohem Fieber und Kopfweh. Essen will er nichts, nur trinken. Der Mutter wird eine schlimme Erkältung vorgetäuscht. Dauernd bereitet sie Lindenblütentee. Der Vater aber ist sich über den Zustand im Klaren. Trotzdem will er die Hoffnung noch nicht aufgeben. Anders Basarow. Alter, diese Geschichte nimmt eine böse Wendung. Ein paar Tage noch, kannst du mich in die Erde legen. Ach, was sagst du denn da? Das kann doch immer eine Erkältung sein. Ach, weißt du, als Arzt solltest du etwas nicht behaupten. Ich habe alle Symptome einer Ansteckung, das weißt du recht gut. Komm hier. Ja? Schau dir diese roten Flecken von dem Arm an. Ja. Da. Ja. Nun? Ja. Wir werden dich trotzdem kurieren. Was dummes Zeug. Wir wollen jetzt vernünftig miteinander reden. Morgen oder übermorgen dankt mein Gehirn ab. Ach. Weißt du doch. Vielleicht drücke ich mich jetzt schon nicht mehr klar aus. Mir ist das, als wäre ich betrunken. Du redest ganz normal, Jewgeni. Ja? Ja. Fein, gut, umso besser. Du hast mir heute Morgen erzählt, dass du nach einem Arzt geschickt hast. Ja? Gut, ich wollte dir dieses Vergnügen lassen. Aber nun tu auch du mir einen Gefallen. Ja. Schicke einen Expressboten zu Frau Adinsova. Anna Sergejewna Adinsova. Adinsova? Ja, auf Nikolskoje. Kennst du sie? Ja, sie ist bekannt im Gouvernement. Gut. Lass ihr Grüße sagen von Jewgeni Basarow und dass er im Sterben liege. Ich werde sofort den Brief schreiben. Nein, keinen Brief. Ja? Du lässt ausrichten, was ich dir gesagt habe. Ja? Wenn du sterben würdest, wo wäre da noch Gerechtigkeit auf der Welt? Es gibt keine Gerechtigkeit. Schick jetzt den Boden weg. Mühsam kehrt sich Basarow zur Wand. Der Alte geht still hinaus, schickt den Boten und sucht seine Frau. Wie geht es ihm, Vassili? Wir wollen beten, Arisha. Beten. Unser Sohn stirbt. Und sie knien in der Ecke vor dem heiligen Bild nieder. Beten. Und weinen. Von Stunde zu Stunde verschlimmert sich Basarows Zustand. Der Arzt kommt, der Kreisarzt, der keinen Höllenstein hatte, rät nach der Untersuchung zu einer abwartenden Therapie und deutet die Möglichkeit einer Genesung an. Ich selbst habe Fälle erlebt, Patienten, die den Typhus überstanden haben. Ah, lassen Sie doch diese lächerlichen Tröstungsversuche. In meinem Zustand gibt's nur eins. Abreisen. Ins Elysium. Sehen Sie. Hier, schauen Sie. Ich parke jetzt diesen schweren Tisch am Fuß. Sehen Sie. Ich rück ihn fort. Die Kraft ist noch da. Und doch muss ich sterben. Wer weint denn da? Meine Mutter. Arme Frau. Wen soll sie denn nun mit ihrem famosen Borscht füttern? Und du? Vater, du heulst auch? Was ist mit deinem Christentum? Versuchst du mit den Philosophen? Den Stoikern? Du hast dich doch gerühmt zu philosophieren. Ach, ich möchte es allein sein. Im Moment, hast du den Boten geschickt? Ja, Evgeny. Die Krankheit schreitet unerbittlich fort. Die Anfälle häufen sich. Aber Basarow hat das Bewusstsein noch nicht verloren. Er kämpft. Er will nicht ins Delirium fallen. Er wartet auf Anna Sergejewna. Endlich hört er das Geräusch des gefederten Wagens, das Schnauben der vier Pferde. Hört. Ich bin Frau Adinsova. Hört. Wo ist Evgeny? Hört. Ist er. Sie sind sein Vater, nicht wahr? Ja. Gott segne Sie. Ich führe Sie gleich zu ihm. Beim Eintreten bleibt Anna Sergejewna an der Tür stehen. Basarows entzündetes und doch leichenblasses Gesicht mit den trüben Augen, die ihr starr entgegensehen, jagt ihr Angst ein. Zugleich durchzuckt sie der Gedanke, dass sie etwas anderes empfinden würde, wenn sie ihn wirklich geliebt hätte. Ich danke Ihnen, Anna Sergejewna. Wir sehen uns also noch einmal wieder, wie ich es damals gewünscht habe. Vater, lass uns bitte allein. Natürlich, mein Evgeny. Mein Süßchen, natürlich. Ich hoffe... Ich danke Ihnen. Es ist kaiserlich. Kaiser pflegen doch Sterbende zu besuchen. Ich möchte hoffen... Nein, nein, wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Es ist eine alte Geschichte. Sterben. Doch bleibt sie für jeden immer neu. Bis jetzt habe ich noch keine Furcht. Und dann werde ich hoffentlich das Bewusstsein verlieren. Bitte, setzen Sie sich in den Stuhl dort. Ich bin nicht gekommen, um Abschied zu nehmen. Lassen Sie das. Tja, was könnte ich Ihnen noch sagen? Dass ich sie liebe, das hat jetzt noch weniger Sinn als zuvor. Ich will Ihnen lieber sagen, wie schön Sie sind. Sie sind herrlich, Anna Sergejewna. So frisch in diesem hässlichen Zimmer. Nur leben Sie wohl. Ich hatte eine Mission. Ja? Ich war ein Riese. Und jetzt besteht die ganze Mission des Riesen darin, mit Anstand zu sterben. Bitte, Geben Sie mir etwas von dem Zitronenwasser. Anna Sergejewna gibt ihm zu trinken. Mit angehaltenem Atem. Die Handschuhe hat sie nicht ausgezogen. Danke. Trösten Sie meinen Vater. Sagen Sie ihm, dass Russland in mir einen Mann verliert, der Großes geleistet hätte. Alles Kindereien. Aber rauben Sie ihm nicht die Illusionen. Ich notwendig für Russland? Wer ist schon notwendig? Ein Schuhmacher, ein Schneider, ein Metzger. Halt, jetzt werde ich konfus. Das ist ein Wald. Nur Wald. Jewgeni, hören Sie. Ich bin hier. Ja. Ja, Sie sind da. Hören Sie mal. Leben Sie wohl. Hören Sie mal. Ich habe Sie damals nicht geküsst. Blasen Sie jetzt die flackernde Lampe aus. Damit sie verlöscht. Anna Sergejewna beugt sich zu ihm herab und berührt mit den Lippen seine Stirn. Und Schluss jetzt. Jetzt wird's dunkel. Sie wartet noch eine Weile. Dann geht sie still hinaus. Der alte Basarow sieht sie fragend an. Was ist? Er ist eingeschlafen. Es war Basarow nicht mehr beschieden aufzuwachen. Am nächsten Tag stirbt er. Als das Haus voll Weinen und Klagen ist, wird der Alte wie von einem Wahn ergriffen. Ich werde meutern. Seine Augen flammen. Ich habe es doch geschworen. Und sind doch verstört. Ich werde meutern. Mich empören. Mich empören. Mich empören. Aber da hängt sich ihm seine Arisha an den Hals. Ganz von Tränen überströmt. Und sie fallen beide auf die Knie. Wie zwei Lämmer. Die Magd hat es gesehen. Wie zwei müde Lämmer. Am Abend in der Gesindestube erzählt sie davon. Wie zwei müde Lämmer in der Mittagshitze. Allein die Mittagshitze geht vorbei und es bricht der Abend an und es naht die Nacht. Und mit ihr kommt auch die Rückkehr zur stillen Zuflucht, wo die Gemarterten ruhen und still werden die Gequälten. Es gibt in einem der abgelegensten Winkel Russlands einen kleinen Dorffriedhof, traurig wie alle anderen, von Unkraut überwuchert die Gräber, die Kreuze umgesunken, verrutscht sind die Steinplatten, wie wenn sie jemand von unten gestoßen hätte, Schafe weiden ungehindert zwischen den Gräbern. Doch gibt es unter ihnen eines, von einem eisernen Gitter umgeben, zwei junge Tännchen zu seinen Häupten. Zu diesem Grab kommen häufig aus dem nahegelegenen Dörfchen zwei hinfällige alte Leute, Mann und Frau. Sie kommen mit schwer gewordenen Schritten, sinken auf die Knie, weinen lange und schauen lange und seltsam genau auf den stummen Stein, unter dem ihr Sohn ruht. Sind denn ihre Gebete, ihre Tränen fruchtlos, völlig fruchtlos? Oh nein! Wie leidenschaftlich und rebellisch das Herz auch war, über dem sich hier das Grab geschlossen hat. Die Blumen, die drauf wachsen, schauen ungestört mit ihren unschuldigen Augen zu uns her. Und sie sprechen zu uns nicht nur von der ewigen Ruhe, von jener ewigen Ruhe der gleichgültigen Natur. Sie sprechen uns auch von der ewigen Versöhnung und dem nicht endenden Leben. Thank you. Väter und Söhne. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Iwan Turgenew. Es sprachen Gerd Westphal, Gerd Böckmann, Siegfried Lowitz, Horst Tappert, Mechthild Großmann, Gabriela Dossi, Herlinde Latzko, Otto Bolisch, Edith Schulze-Westrum, Wolf Hanisch und viele andere. Regie Gerd Westphal. Ton und Technik Günter Hildebrand und Irene Thielmann. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1974.